Ja, beim nächsten kleiner Tippfehler. Welche Sünde begeht jemand, der falsch schwört? Wer falsch schwört, begeht eine Todsünde, weil er Gott, die unendliche Wahrheit, dadurch, dass er ihn zum Zeugen der Unwahrheit anruft, in hohem Maße verunehrt. Verunehrt muss heißen, vermehrt. Jemand, der falsch schwört, begeht eine Todsünde, aus sich heraus bereits, weil er Gott zum Zeugen der Unwahrheit macht. Gott, der die Wahrheit ist. Gott, der nicht täuscht, der sich nicht irren kann und so weiter.